Versus. Brooklyn. Versus. Versus. Brooklyn. Thank you. Crystal, Ice, Tina, Crank. Crystal, Ice, Tina, Crank. Crystal, Crystal, Ice, Tina, Crank. Crystal, Ice, Tina, Crank. Oh. kann ihre Drecksfresse nicht leiden, ich kann ihr Drecksbenehmen nicht leiden und ich kann sie nicht leiden. Du dreckiger Wichser. Bye.

eine Zigarette. Anmach, rückst du mich an und schickst du auseinander, okay? Ah.